Ende März 1972. Niemand fand sich. Ja, die hatten Angst. Inge Feldrinelli. Auf dem Cimitero Monumentale. Es war sehr viel Geheimpolizei da. Ja. Dieses Nichterscheinen war ein Akt der bürgerlichen Feigheit. Klaus Wagenbach. Auf dem Cimitero Monumentale. Was ich damals gesagt habe, ich kann mich gar nicht daran erinnern. In Mailand. Die Totenrede. Es war auch so laut. Es war irgendwie unentwegt, waren diese Hubschrauber über einem. Nanni Balestrini. Der Verleger. Aus dem Italienischen von Christel Fröhlich und Andreas Löhrer. Bearbeitung Michael Farin. Teil 2. Er spürt nichts mehr. Die Reichen sollten sich wie Reiche verhalten, wenn sie sich nicht ins Unglück stürzen oder Unheil anrichten wollen. So denke ich melancholisch an den Verleger. Ein unglücklicher Reicher. Immer auf der Suche nach etwas, das ihn auf den Beinen hielt, das seinem Leben, seinen Widersprüchen, seiner Extravaganz Bedeutung gegeben hätte. Während ich das schreibe, weiß ich wenig darüber, wie er eigentlich gestorben ist. Aber ich fürchte, dass nicht einmal sein tragisches Ende, wie immer es sich auch abgespielt haben mag, es ermöglichen wird, aus ihm etwas anderes zu machen als einen gescheiterten Menschen. Sein Tod ist sozusagen ein emblematisches Finale. Es liegt etwas Logisches und Fatales in der Tatsache, dass dieser sehr reiche Bürger von einer Sprengladung zerfetzt aufgefunden worden ist. Zerfetzt von dem gleichen Dynamit, das er gegen eine Gesellschaft einsetzte, die es möglich gemacht hatte, dass er schon in der Wiege auf Millionen gebettet war, dass er also letztendlich gegen sich selbst einsetzte. Wenigstens wegen eines gewissen Muts ragt er heraus. Der Verleger ist am letzten Strand eines gewalttätigen Todes angekommen, der eine schwierige, unruhige und widersprüchliche Existenz besiegelt hat. Das absurde Abenteuer des Verlegers ist eines von denen, die sich winden und paradox hin und her pendeln zwischen der reichen und vergoldeten Welt der Herkunft und den verzweifelten Versuchen, sich in absolut entgegengesetzten Kreisen, die diese Welt zerschlagen wollen, hervorzutun. Die zwei Seelen des Verlegers, der Stempel des großen Reichen, den er trug, und die Unzufriedenheit, die ihn ständig zu einer individualistischen und erbitterten Suche treibt, offenbaren sich in aufregender Weise. Seine Reisen nach Kuba, seine sehr kurze Haft in den Gefängnissen von Bolivien wechseln sich ab. Es gab viele Wechsel im privaten und im öffentlichen Leben des Mailänder Verlegers. Der Stachel des Abenteuers reizte ihn unaufhörlich. Er war besessen von den Helden der proletarischen Revolte und der Anarchie, unvergesslich gemacht durch seine Veröffentlichungen. Er musste einer von ihnen werden. Am besten wie Che Guevara. Nicht zufrieden mit den Luxusvillen und Yachten, den 300 Stundenkilometer schnellen Autos, den Pelzen und dem Schmuck, den er verschenken konnte, wählte er Dynamit und Populismus als Hobby. Doch das Pech. Das verdammte Pech verließ ihn bis zuletzt nicht. Wir sind im September 1967. Die Leser von Vogue können den Verleger auf den Bildern bewundern, die ihn als Dressman für sündhaft teure Pelze in einem Bericht über die vier Könige des Mailänder Zementwalls zeigen. Nachdem er den Dr. Chivago herausgebracht hat, schreibt die Zeitschrift, lanciert der Popverleger jetzt Chivago-Pelze. Und tatsächlich posiert der Verleger auf einer Atelieraufnahme in einem Otterfellmantel. Und auf einer anderen sieht man ihn gehüllt in einen SWA-Persianer mit Kalpak. Wer die Absicht hat, eine Biografie oder den Versuch einer Biografie dieses gigantisch Besessenen im dostojewskischen Sinne zu schreiben, wird bei seiner Materialsuche, seinen Ermittlungen von einer genauen Analyse seiner zahlreichen mehr als kriminellen Publikationen ausgehen müssen. Viele werden sich fragen, auf welchen ideologischen Pfaden dieser Spross einer der reichsten lombardischen Familien zum Terrorismus gekommen ist. Seine Lieblingsautoren, denen er ungezählte Stunden leidenschaftlicher Lektüre widmete, waren die, die vor Jahren Fantômas und Arsène Lupin erfunden hatten. In diesen Heldengestalten sah er Ähnlichkeiten, fand verblüffende Anregungen und nachahmenswerte Beispiele. Er hätte sich darin gefallen, das Phantom der Oper zu sein. Oder eine dieser mysteriösen und blutdrünstigen Gestalten, für die Eugène Sue und Caroline Invernizio ein Meer von Tinte verschrieben haben. Merkwürdigerweise ähnelte er in gewissen Punkten auch dem amerikanischen Milliardär Howard Hughes, der in einer abgeschlossenen Welt ganz für sich allein lebt, umgeben von Geheimnis, bedient von falschen Höflingen und sklavisch treuen Dienern. Enttäuscht kehrt er aus Bolivien nach Italien zurück. Während sein nutzloses Abenteuer die Schlagzeilen in den Klatschspalten aller Zeitungen erobert, kehrt er zurück in die große Jugendstilvilla am Gardasee mit einem Garten aus Tausend und einer Nacht und einem Kilometer Privatstrand. Erneut beginnen die prunkvollen und verrückten Partys mit Hunderten von Gästen, Intellektuelle, Anarchisten, Extremisten, Abenteurer jeder Couleur und viele schöne Frauen. Guerilla und Champagner, ein Verhalten gleich dem von Philippe Egalité, das die bessere Gesellschaft Mailands anfängt zu verachten. Der Abgeordnete Malagiordia zu dem Attentat von Segrate erklärt, wenn der tote Attentäter tatsächlich der Verleger ist, dann endet damit so tragisch für ihn und beinahe dramatisch für Mailand die Karriere eines Dilettanten revolutionärer Politik. Aus Berichten der Spionageabwehr geht hervor, dass der aus Bolivien heimgekehrte Verleger begierig die Methoden der Guerilla nach Italien zu importieren, für den ersten Schritt zum bewaffneten Aufstand verrückterweise davon ausging, dass auf Sardinien bei angemessener Pflege die Pflanze der Revolution hätte gedeihen können. Nach seiner Ansicht gab es auf Sardinien eine revolutionäre Basis und man bräuchte nur den richtigen Hebel zu finden. Die fehlende Guerillatruppe glaubte der Verleger schon fix und fertig in den Banden vorzufinden, die in der Gegend von Nuoro Entführungen und Raubüberfälle durchführten. Graiano Messina, der berühmteste, volkstümlichste und gleichzeitig beliebteste sardische Bandit, wurde als Chef auserkoren. Für ihn gab es die Illusionen eines italienischen Wegs zum Sozialismus nicht mehr. Er ersetzte sie durch andere Wege, die ihn dahin gebracht haben, ein tragisches Symbol des Scheiterns zu sein. Nennt ihn nicht einen Kriminellen. Er war es nicht. Er war nur ein dummer Junge, der den Terroristen spielte, weil das heute die einzige Möglichkeit ist, Schlagzeilen zu machen, die Zeitungsspalten zu füllen. Er spielt sogar das männliche Mannequin für die Modezeitschrift Vogue, die ihn in der Pose des Modells zeigt. Mantel und Mütze aus Astrachanpelz, herunterhängende Schnurrbartenden lassen ihn wie einen Kosakenfürsten aussehen. Vor uns haben wir nur das schillernde Ende eines sehr reichen, unzufriedenen Mannes, mehr und mehr verloren in seinem hellen Wahn, der sich im Gebrauch von Sprengstoff ausbildet und der mitten in der Nacht einen Angriff auf einen Strommast in der Lombardei startet. Der mühelose Reichtum versetzt seinen Besitzer in einen Rauschzustand, vergleichbar der Wirkung bestimmter Drogen. Alles erscheint ihnen erlaubt. Nichts kann sie hindern. Weder die Meinung der anderen, noch das Strafgesetz, noch das normale Leben hält sie auf. Nur die Angst vor dem Verlust ihrer Millionen und damit dem Verlust ihrer Macht und Unantastbarkeit kann sie manchmal aufhalten. Doch der Verleger kannte diese Furcht nicht, da sein Vermögen immens war. Ein absurdes Ende als einsamer, verrückter Soldat. Ein Protestler mit viel Geld und vielen Komplexen. Tragisches Symbol eines Scheiterns. Die Politik, die zu seiner alles verzehrenden Leidenschaft wurde und die jede Handlung, jede Geste, jedes Wort auf das Bedürfnis zurückführt, einem dunklen, aber fordernden Impuls nachzugeben. Er wollte Revolution spielen. Ein Playboy der Revolution. Ein junger Patrizier, verwöhnt von den Annehmlichkeiten und den Millionen. Ein kapriziöses Kind. Ein verkommener und degenerierter Großbürger. Ein Pfadfinder, ein Handlungsreisender auf der Suche nach Publizität. Begierig nach Aufsehen und Abenteuer und so weiter und so fort. Nach Abschluss der Untersuchungen über den Tod des Verlegers bleiben alle Hypothesen weiterhin gültig. Der Verleger könnte das Leben bei dem von ihm vorbereiteten Attentat verloren haben, was vor allem die Ermittler zu bekräftigen versuchen, aber mit gleicher Wahrscheinlichkeit könnte er auch getötet worden sein, möglicherweise von den Männern, die im Augenblick des Todes bei ihm waren. Ministerpräsident Andreotti erklärte in einem Interview unter Hinweis auf die jüngsten Gewalttaten und den Tod des Verlegers, dass sich die Regierung angesichts dieser bestürzenden Ereignisse jeder Geste, die als Eingriff in die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gedeutet werden könne, enthalten hat und weiter enthält. Außerdem fügt er hinzu: Ich glaube, dass es meine Pflicht ist, an diesem Weg festzuhalten und es der Staatsanwaltschaft zu überlassen, die Wahrheit herauszufinden. Ziehen wir an diesem Punkt Bilanz. Der Verleger ist nach der Explosion verblutet. Das wurde im Verlauf der gestern durchgeführten Autopsie festgestellt. Er wurde also weder an anderem Ort noch mit anderen Mitteln getötet. Darüber scheinen keine Zweifel mehr zu bestehen. Aber in welcher Verfassung war er? War er bei klarem Bewusstsein und Herr seiner selbst und seiner Handlungen? Stand er unter Drogen? War er betäubt? Ist es technisch möglich, dass jemand vom Boden aus die Sprengladung gezündet hat? Ja, antwortet der Techniker der Polizei. Es ist technisch möglich, aber wir haben keine darauf hinweisenden Spuren gefunden. Vor allem haben wir kein Kabel eines zweiten Zünders gefunden. Der Mörder könnte es mitgenommen haben. Aber das Kabel hätte Dutzende von Metern lang sein müssen, da die Explosion ansonsten auch den Mörder erfasst hätte. Das stimmt zwar, doch verläuft nur wenig vom Strommast entfernt ein etwa anderthalb Meter breiter und einen Meter tiefer Graben, von dem aus der Kriminelle sicherlich ohne Risiko die Sprengladung hätte zünden können, um das Verbrechen zu begehen. Der Mörder hätte den Verleger überzeugen müssen, auf den Strommast zu steigen. Falls das zutrifft, ist der Verbrecher ein Mensch, zu dem der Verleger vollstes Vertrauen hatte. Ein anderes bemerkenswertes Detail ist, dass die am Strommast eingesetzten Uhren vom selben Typ und gleichem Fabrikat sind, wie sie bei den faschistischen Eisenbahnattentaten im August 1969 eingesetzt wurden. Bei seiner Verabredung mit dem Tod war der Verleger nicht allein. Er war mit anderen Personen zusammen, zwei oder vielleicht auch drei. Wohin sind sie gegangen? Wo sind sie geblieben? Wieder ein dramatisches Fragezeichen, das sich in die trübe Affäre einreiht. Die Meldung, dass der Verleger bei Segrate nicht alleine war, stammt aus keiner offiziellen Quelle, sie liegt aber in der Luft und wird unter der Hand bestätigt. Man spricht von Fingerabdrücken, die auf dem Gestänge des Strommasts gefunden wurden. Wer waren die Männer, die den Verleger begleiteten? Und was war ihre Aufgabe? Es gibt Mutmaßungen, dass sie nach der plötzlichen Explosion von Panik erfasst wurden und geflohen sind. Es gibt aber auch noch beunruhigendere Hypothesen. Nach Ansicht der Experten wurde der Mast von mindestens drei, wenn nicht sogar 4 Personen angegriffen. Man denkt dabei auch an eine Frau. Und es gibt Gerüchte über eine ausländische Freundin des Verlegers. Eine Person soll Schmiere gestanden haben, während eine andere die Aufgabe hatte, zwischen dem auf der Straße abgestellten Kleinbus und dem Strommast Nummer 71 hin und her zu pendeln und das für das Attentat erforderliche Material über einen halben Kilometer Entfernung herbeizuschaffen. Die dritte Person hätte die Zündung auslösen sollen und die vierte hatte die Sprengladung anzubringen. Dabei könnten die dritte und vierte Person durchaus identisch sein. Wahrscheinlich ist er geflohen, nachdem er in den Zeitungen las, dass man fest von der Existenz eines dritten Manns überzeugt war. Vielleicht las er gerade seelenruhig die Zeitung, als der Schock kam und ist dann Hals über Kopf aus der Tür gerannt. Dabei hinterließ er auf dem Tisch neben einer Banane noch ein halbvolles Glas Wein und auf dem Herd einen Topf mit Erbsen und Nudeln. Zusammen mit anderem extrem belastenden Material wurden zerrissene, aber erkennbare Dokumente gefunden, vom Verleger herausgegebene Bücher, eine Schrift über die Tupamaros und andere Dinge dieser Art. Einiges hat er auch mitgenommen, wie die Hausmeisterin erzählt, die ihn in großer Eile mit einem zum Bersten vollgestopften Koffer weggehen sah. Aber das Dokument, das die Aufmerksamkeit der Ermittler am meisten erregt hat, ist ein Stück des Stadtplans von Mailand, auf dem mit roten Kreisen 7 Punkte markiert sind. Einer der Kreise umfasst das Gebiet, wo das Gebäude des Mailänder Polizeipräsidiums steht. Ein anderer umschließt den Stadtbereich, in dem sich die Carabinieri-Kaserne der Via Moscova befindet. Nicht nachprüfbaren Indiskretionen zufolge bezeichnen andere Punkte Gebäude von öffentlichem Interesse, große Fabriken und Wohnungen von Staatsbediensteten und industriellen Führungskräften. Aus dem Polizeipräsidium sickerte durch, dass der Stadtplan des Guerilleros selbstverständlich sofort mit der Liste der beschlagnahmten Gegenstände in Verbindung gebracht wurde, die, wie inzwischen bestätigt, in einem Apartment in der Via Legnano Nummer 32, das in eine Zentrale der Verschwörung verwandelt wurde, sichergestellt worden sind. Darauf basiert auch die erste Annahme, dass wenn der Strommast von Segrate gesprengt worden wäre, halb Mailand, wenn auch nur für einige Minuten, im Dunkeln geblieben wäre und in diesen wenigen Minuten hätten die Kommandos der Roten Brigaden losschlagen können. Indiskretionen einer Chronik, die sich nach Science Fiction anhört, aber bei dem Klima, das in Mailand dieser Tage herrscht, traut man sich auch an Marsmenschen zu glauben. Ein Film über Leben und Tod des Verlegers soll nach einem Drehbuch mit dem Titel Der einsame Revolutionär gedreht werden. Tyrannisch gegenüber sich selber muss er auch anderen gegenüber tyrannisch sein. Er muss all die sanften, Schwächen, Gefühle der Verwandtschaft, Liebe, Freundschaft, Dankbarkeit und sogar der Ehre in sich unterdrücken und der eiskalten, zielstrebigen Leidenschaft für die Revolution Raum geben. Für ihn gibt es nur eine Freude, einen Trost, einen Lohn und eine Befriedigung, den Erfolg der Revolution. Tag und Nacht darf er nur einen Gedanken haben, ein Ziel vor sich sehen, erbarmungslose Zerstörung. Während er unermüdlich und kaltblütig diesem Ziel zustrebt, muss er bereit sein, sich selber zu vernichten und mit seinen eigenen Händen alles zu vernichten, dass der Revolution im Wege steht. Der Produzent, der zurzeit noch ungenannt bleiben will, hat die Rechte für dieses Thema erworben, um daraus in Kürze einen Film zu machen. Die Autoren haben das Thema gegliedert und sich dabei auf Material aus dem Leben des verblichenen Verlegers gestützt. Über seinen Tod wollen sie die beiden widersprüchlichen Versionen präsentieren, die in diesen Tagen von der italienischen und ausländischen Presse ausführlich illustriert worden sind. Mailand gleicht einem Heerlager. Vor der Scala eine Mauer aus Plastikschilden, vor dem Dom ein Wald aus Schlagstöcken. In San Babila marschieren die schwarzen Barette der Carabinieri wie im Manöver, um an jeder Straßenecke Position zu beziehen. Die Waffen werden gut sichtbar getragen. Auch schwere Maschinengewehre sind zu sehen. Mit Magazinen zu je 40 Schuss und zwei Standbeinen am Lauf. Die Hubschrauber kreisen brummend über der Stadt. Es war an einem Dienstag, als der Verleger in einem Weizenfeld am Fuß eines verminten Strommasts starb. Zwei Wochen später, an einem Dienstag, wurde sein zerfetzter Körper in der Familienkapelle auf dem Friedhof Monumentale beigesetzt. Der Trauerzug wurde vom Polizeipräsidenten aus Gründen der öffentlichen Ordnung nicht erlaubt. Der Leichnam, gebettet in einen Sarg aus rohem, sehr hellen Tannenholz, einer Tanne aus seinen Wäldern in den Kärntner Bergen, wurde am frühen Morgen im privaten Kreis aus dem Leichenschauhaus auf den Friedhof gebracht. Die Stadt erlebte einen mit Sorge und Augenblicken der Angst erfüllten Tag. Drei Hubschrauber der Carabinieri stiegen bereits morgens um 7 Uhr auf und kreisten den ganzen Tag lang bis zum Abend über der Stadt. Aus der Luft beobachteten sie die Straßen, die Plätze, das Zentrum, die Peripherie und das Hinterland von Mailand. Straßensperren in einem Umkreis von 30 Kilometern auf den Autobahnen, den Staatsstraßen und den Landstraßen, Autoschlangen mit offenen Türen und wildem Hupen. Die Stadt befand sich wegen des verbotenen Begräbnisses des Verlegers beinahe im Belagerungszustand. Man befürchtete Zwischenfälle, die dann aber glücklicherweise doch nicht eintraten. Die Polizeikräfte und Carabinieri erhielten Verstärkung aus anderen Städten, auch durch Polizeifunktionäre und Zivilbeamte. Man rechnet mit etwa 5000 Mann, die bei dieser außergewöhnlichen Aktion des Ordnungsdienstes eingesetzt wurden. Die Sturmfahrzeuge, die Jeeps, die Wasserwerfer, die Lastwagen und die Gefangenentransporter. Die Fenster geschützt durch Metallgitter. In den Fahrzeugen die bereits geöffneten Kisten mit Tränengaspatronen. Stehen in langen Kolonnen am Straßenrand. Der Friedhof Monumentale erinnert an eine belagerte Festung, vor den roten Steinmauern ein geschlossener grüner Aufmarsch der Ordnungskräfte. Und das alles, weil ein Leichnam beigesetzt wird, der Leichnam des Verlegers. Es sind alle Streifendienste eingesetzt worden, vor allem auch Zivilfahrzeuge. Die Carabinieri haben vom Zentrum aus in einem Umkreis von 30 Kilometern operiert und etwa 14.000 Autos und 25.400 Personen kontrolliert. Die Polizei hatte auch vorgesorgt und einen Überwachungsdienst am Friedhof Monumentale eingerichtet, noch bevor der Sarg des Verlegers gebracht wurde. Niemals zuvor hat man bei einer Beerdigung einen derart beeindruckenden Aufmarsch der Polizei gesehen. Seit den frühen Morgenstunden waren Polizisten und Carabinieri in Bewegung. Es war erst kurz nach 6, als vor dem Leichenschauhaus auf der Piazza Gorini 6 Lastwagen, ungefähr 15 Jeeps und 8 Geländewagen vollgestopft mit Uniformierten aufgefahren sind. Auch ein Omnibus randvoll mit Zivilbeamten war da. Der Sarg kam kurz vor 8 Uhr auf dem Friedhof Monumentale an. Weil der Friedhof zu dieser Zeit bereits von tausenden Polizisten und Carabinieri belagert war, wurde er in einer Krypta nahe des Eingangs untergebracht. Wie vom Polizeipräsidium angeordnet, nahmen an diesem ersten Teil der Zeremonie nur die Familienangehörigen teil. Der Besucherstrom hat am Nachmittag gegen 15 Uhr eingesetzt. Unter der brennenden Sonne war der Friedhofsplatz voller Menschen. Zum großen Teil waren sie jung, sehr jung, in Jeans und Pullover. Gedränge auch auf der zentralen Treppe und in den Galerien. Auf dem Platz rege Betriebsamkeit, ein unaufhörliches Summen und Geflüster. Es war eine merkwürdige Atmosphäre zwischen Kirmes und der Erwartung, dass von einem Moment auf den anderen etwas Schwerwiegendes passieren könnte. Kurz vor 16 Uhr wurde der Sarg von Hand vom mit grünem Samt behängten Katafalk gehoben. Dann wurde er durch das Spalier der Menge zur Familienkapelle gebracht, die Nummer 177 im zweiten Bereich. Es war ein sehr kurzer Gang unter der Frühlingssonne, die scharfe Schatten warf. Dies war auch der Augenblick der höchsten Spannung, als von extremistischen Grüppchen mit erhobenen Fäusten die ersten Töne der Hymnen angestimmt wurden und einige Parolen riefen wie »Genosse, du wirst gerecht« und »Bourgeoisie, Mörder«. Als der Sarg endlich auf der obersten Stufe angekommen war, erhoben sich die geballten Fäuste. Ein Wald von Armen. Wieder ertönen revolutionäre Lieder und Sprechchöre. Die Namen von Marx und Mao Zedong werden gerufen. Irgendjemand rief, der Verleger ist ermordet worden und Bourgeoisie Mörder. Es war warm. Der Himmel war von einem klaren Blau. Ab und zu schwoll das Surren des Hubschraubers der Carabinieri an, der den ganzen Vormittag und einen guten Teil des Nachmittags den Friedhof Monumentale umkreiste. Das intensive und aufdringliche Pfeifen eines an Höhe gewinnenden Jets trug den Anfang der Reden mit sich fort. Mühsam bahnte sich der Sarg einen Weg durch die Menge, die die nahegelegenen Gräber bevölkerte. Der Sarg wurde zu der Familienkapelle gebracht. Ein neoklassizistischer Bau, 17 Meter hoch und mit einer Verkleidung aus Botticino-Marmor. Erbaut im Jahre 1915 nach dem Entwurf des Architekten Guido Cesarini. Dort ruhen die Körper des Vaters und der Großmutter des Verlegers. Der Sarg wurde neben ihnen abgestellt und im letzten Augenblick mit einer roten Fahne bedeckt. Viele haben auch Blumen geworfen, die in den Vorhof der Kapelle fielen. Der Pilgerzug am Sarg ging weiter. Es war ein langsames Vorbeiziehen. Einige berührten den Sarg, einige erhoben die Faust und einige bekreuzigten sich. Dann, um 15.30 Uhr, gab es Bewegung unter den Polizisten. Ein fester Polizeikordon formiert sich. Es gelang ihnen aber nur mühsam, die Menge zurückzuhalten. Die Krypta, in der der Sarg aufbewahrt worden war, füllte sich schlagartig mit ohrenbetäubendem Lärm. Schließlich um 16 Uhr die Beisetzung. Die Bahre wurde von den Angestellten des Verlagshauses auf den Schultern getragen. An diesem Punkt erhoben sich die ersten Parolen und die ersten Lieder. Und sie sangen mit gedämpfter Stimme, ein trauriger und bedrückter Chor, aus dem sich die Kampfaufrufe der Internationale nur schwach abhoben. Plötzlich aber nahm der Chor einen anderen Ton an. Die Stimmen wurden wütend. Die Hände, zu Fäusten geballt, wuchsen zu einem Wald, und sie begannen, die roten Fahnen zu schwenken. Genosse, du bist ermordet worden, Genosse, du wirst gerecht werden, und andere Parolen der Wut, und andere Drohungen gegen die Mörderbourgeoisie, harte Parolen, die absurd klangen an diesem sonnigen Nachmittag. Zwischen den monumentalen Gräbern, die aus diesem Friedhof Mailands das vielleicht bedeutendste Museum lombardischer Bildhauerei machen. Der Sarg aus Tannenholz wurde um 15.45 Uhr fortgebracht. Von den Angestellten des Verlagshauses auf den Schultern getragen bis zur Familienkapelle in der Abteilung 2 mit der Nummer 177, neben der Grabstätte der Familie Pirelli, aber sehr viel größer. Als der Sarg in das Untergeschoss der Kapelle hinabgelassen wurde, begann die Menge, die mit geballten Fäusten und dem Absingen der Internationale grüßte, zu rufen, »Genosse, du wirst gerecht werden!« Um 16.30 Uhr hat sich die Spannung gelöst. Die motorisierten Kolonnen der Polizei sind in die Kasernen zurückgekehrt und die Stadt findet endlich wieder zu ihrem normalen Leben zurück. Jetzt verlassen sie in ununterbrochenen Schüben den Friedhof. Der Platz, ist inzwischen randvoll mit Menschen. Vor den Toren bleibt derweil der geschlossene Aufmarsch der Polizisten mit Schild, heruntergeklapptem Visier vor den Augen und großen Gummiknüppeln in den Händen bestehen. Die ganze Mauer entlang stehen zig Lastwagen, Jeeps, Geländefahrzeuge, voll beladen mit Karabinieri, die mit allem bewaffnet sind. Die Taschen voll mit Tränengaspatronen. Der Hubschrauber surrt unaufhörlich. Doch der Anblick, der sich ihnen bot, als sie auf die Straße hinaustraten, war überwältigend. Die schwarzen Wolkenmassen stiegen immer noch in den Dämmerhimmel auf. Hoch, sehr hoch, erschreckend hoch über ihnen segelten körperlose schwarze Vögel, eher wie Vogelskelette. Schließlich haben die Friedhofswächter die Gittertore langsam geschlossen und warteten darauf, dass alle, die Kieswege, auf denen viele Blumen liegen geblieben waren, verlassen hatten. »Die Szene mit dem Begräbnis«, sagte der Blonde, während er das Fenster schloss, weil es zu windig war, »ist die letzte Szene. Es ist die Szene, in der alle zum letzten Mal zusammen sind. Zusammen für eine Sache, die ihre gemeinsame Sache war und die es jetzt nicht mehr gibt. Beim Begräbnis des Verlegers sind alle da und alle Geschichten gehen zu Ende. Der Bruch zwischen der Journalistin und dem Blonden vollzieht sich. Ein Bruch, der mir schon klar und abgemacht scheint und der sich mit seiner politischen Entscheidung verbindet, die ihn zum bewaffneten Kampf bringen wird. Aber natürlich muss diese Entscheidung vorbereitet werden. Vielleicht in einem Gespräch mit dem Kommandante, aus dem sich, was weiß ich, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen dem Partisanenkampf und dem neuen bewaffneten Kampf ergeben. Diese Dinge, die wir letztlich schon gesagt haben. Und dann ist dort beim Begräbnis der Kommandante ergriffen und schweigsam, der sich nun entschlossen hat, sich rauszuziehen. Und dann ist da vor allem noch die Geschichte zwischen ihm und ihr, die ein wenig die zentrale Geschichte dieser Geschichte ist. Ihre in eine Krise geratene Beziehung, die ebenfalls dort enden könnte, während da diese ganze Verwirrung auf dem Begräbnis ist, in diesem merkwürdigen Klima von Traurigkeit und Erregung, was eine wichtige Szene ist, weil sie symbolisch alles erklärt. Und wir müssen sie jetzt noch etwas genauer auf den Punkt bringen, bevor wir auseinandergehen. Ich weiß nicht, ob es uns jetzt gelingt, von dem zu sprechen, was damals geschehen ist, sagte sie. Es zu rekonstruieren oder es doch wenigstens zu verstehen, weil diese Sache uns im Grunde völlig unvorbereitet getroffen hat. Eine intensiv zusammen erlebte politische Geschichte endete. Weshalb an einem bestimmten Punkt dieses Fehlen spürbar wurde und wir nicht mehr so weitermachen konnten mit einer Zweierbeziehung, die nicht mehr die von früher sein konnte, es sei denn, man hatte die Kraft, sich eine andere auszudenken. Also zu sagen, wir verändern uns und so weiter, aber wir verändern uns zusammen. Und das ist schwierig, aber man musste darüber reden, man musste Lust haben, darüber zu reden. Doch damals war dem nicht so. Damals verbrachten wir die Zeit damit, über all das zu sprechen, was draußen geschah. Weil damals draußen tausend Dinge geschahen. Oder damit Zeitung zu lesen. Und das einzige Mal, dass ich mich überwunden habe und versucht habe, mit dir zu reden, da hast du Zeitung gelesen. Er hätte am liebsten den Kopf zurückgeworfen und gerufen, sie ist hier, wach auf. Sie ist wiedergekommen. Liebste, Liebling, ich liebe dich. Ein Verlangen packte ihn, sie sofort zu finden und mit ihr nach Hause zu gehen, wo im Garten noch die ungeleerte, weiße Flasche Tequila Añejo de Jalisco lag, diesen sinnlosen Ausflug abzubrechen und vor allem mit ihr allein zu sein. Und auch ein Verlangen, unverzüglich wieder ein normales, glückliches Leben mit ihr zu beginnen, ein Leben, in dem beispielsweise ein so unschuldiges Glück möglich war, wie all die braven Leute ringsum es genossen. Sicher, sagte der Blonde, der begonnen hatte, nervös auf und ab zu gehen, alle Personen hier sind nur angedeutet. Wir sind immer noch dabei, nach Anhaltspunkten, nach Motivationen zu suchen, um sie in den Zusammenhang dieser Periode einzufügen, die wir versucht haben zu rekonstruieren, indem wir alle ein wenig unsere Erinnerungen, unsere Bewertungen, so wie wir sie jetzt aus der Distanz heraus überdenken, hineingelegt haben. Danach werden wir sicher ins Detail gehen müssen. Aber es handelt sich nicht nur um Details, sagte sie, sondern um allgemeine Sachen, wie dass wir damals eine Idee lebten. Und um diese Idee herum bewegte sich alles. Machen wir dies, machen wir das, machen wir die Revolution. Es war nicht wichtig, wie die Personen waren, es war nicht wichtig, wie der Mann war, wie die Frau war, das, was einer wollte und was ein anderer wollte, weil es da diese Art eiserne Faust gab, die alles umklammerte. Und deshalb dachte man nicht viel darüber nach, wie die Beziehungen sein müssten, nicht nur die zwischen Männern und Frauen, sondern auch die unter Männern, zwischen ihnen. Und dann legte sich über all das der Hauch des Todes. Warum gehen wir nicht fort? Jetzt, morgen, heute? Was könnte uns hindern? Er legte den Arm um ihre Schultern und lehnte wie ein Kind seinen feuchten Kopf an ihr Haar. Und einen Augenblick war es so, als schwebte ein Geist der Fürbitte und Liebe über ihnen. Schützend, wachend, müde, sagte er: Lass uns um Gottes Willen fortgehen. 1000 Millionen Kilometer weit fort. Irgendwohin, nur fort. Einfach fort. Fort von all diesen, großer Gott, von diesem hier. Und in gewissem Sinne ist es das, was auch der Verleger gemacht hat. Weil auch er diese Notwendigkeit spürte, die in dieser Periode allen klar wurde. Dieser Übergang von der Theorie zur Praxis, als Experiment im Alltag, und dass von da an diese Zweigleisigkeit nicht länger möglich war. Zum Beispiel, es miteinander in Einklang zu bringen, bei einer bürgerlichen Zeitung zu arbeiten und in der Bewegung zu sein. Jetzt musstest du deine Rolle gerade im Bereich deiner Arbeit, die du gelernt hattest, in Frage stellen. Tagtäglich und direkt die Möglichkeit schaffen, die Revolution zu erproben, heute, hier und sofort und mit den Mitteln, die du hattest. Wenn du Lehrer bist, wirst du dein Lehrbuch in Frage stellen, wie es damals die Lehrer gemacht haben, die ein Dokumentationszentrum gründeten, was dann zum Buchladen führte. Und sie wollten die gesamte bürgerliche Kultur, angefangen beim Kindergarten, abschaffen. Aber vielleicht hat das dieses Paar nicht begriffen. Oder zumindest haben sie es nicht zusammen begriffen. Vielleicht haben sie es zu verschiedenen Zeitpunkten begriffen, aber ihr seid das Paar. Ihr müsstet uns erklären, warum ihr euch damals getrennt habt. Aber ich bin wieder hier, schien sie zu sagen. Verstehst du nicht, wir sind wieder zusammen. Wir, verstehst du das nicht? Ihre Lippen zitterten. Sie war den Tränen nahe, dann war sie ganz nah bei ihm, in seinen Armen. Aber er blickte über ihren Kopf hinweg. »Doch, ich verstehe es«, sagte er, aber er konnte es nicht verstehen, nur hören. Das Summen, das Weinen und Fühlen. Fühlen die Unwirklichkeit. Ja, ich liebe dich, nur ich kann dir nie tief genug verzeihen. Hatte er das hinzusetzen wollen? Und doch, dachte er noch einmal, und noch einmal, als wäre es das erste Mal. Wie hatte er ohne sie gelitten? Es muss klar sein, sagte sie, dass sie sich von dieser Geschichte nicht deshalb getrennt hat, weil sie ihr nicht gefallen hat. Ich habe diese Geschichte als sehr leidenschaftlich empfunden, und ich kann nicht sagen, dass sie mich wütend gemacht hat, weil sie mir aufgezwungen worden wäre. Da ich diese Geschichte selbst gewollt habe, und ich habe ihn geliebt, und sie ist auch für mich schön gewesen. Aber dann später habe ich möglicherweise gedacht, dass ich andere, vielleicht weniger schöne, finden müsste, wo ich dann aber in einem bestimmten Sinn nicht mit euch zusammen bin, die ihr mich freundlicherweise mitnehmt, den Verleger zu sehen oder die Straßenkämpfe. Also diese ganze Aufgabe hier betrifft mich an einem bestimmten Punkt nicht mehr. Deshalb scheint es mir richtiger, wenn sie jetzt auch nicht beim Begräbnis ist. Und er sucht sie, aber sie ist nicht da, weil sie aus dieser Geschichte schon ausgestiegen ist. Das Fenster sprang plötzlich auf. Ein kalter Windstoß verstreute die Blätter auf dem Tisch. Einige fielen auf den Fußboden, und der Buchhändler beeilte sich, sie aufzulesen, während der Blonde erneut das Fenster schloss und den Riegel fest herunterdrückte. »Beeilen wir uns«, sagte er und goss sich ein Glas voll. »Wir haben nicht viel Zeit. Ich denke, wir müssen ein andermal auf diese Geschichte von ihr und von diesem Paar zurückkommen. Aber wir haben eine andere, sehr wichtige Sache vergessen, die hier am Schluss rauskommen muss. Vorausgesetzt, dass wir alle mit dieser Geschichte der Tonbandaufnahme einverstanden sind, die Sie nach dem Begräbnis anhören. Du natürlich nicht, da du aus der Geschichte aussteigen wolltest, nicht wahr?« »Ich habe dich, weiß Gott, schon oft so gesehen«, riefen ihre Gedanken, ihre Liebe durch die düstere Bar, »als dass es mich jetzt überraschen könnte. Du lehnst mich wieder ab. Aber zwischen damals und jetzt ist ein tiefer Unterschied. Jetzt ist es wie eine endgültige Ablehnung. Ach, warum kannst du nicht umkehren? Musst du immer weiter und weiter in dieses stumpfsinnige Dunkel hineingehen? Es selbst jetzt suchen, immer weiter ins Dunkel des Auseinandergehens, der Trennung, wo ich dich nicht erreichen kann? Ach, warum tust du das?« Er leerte das Glas und machte weiter. »Der mit dem Koffer, der dort aufs Fest gekommen ist mit dem Koffer, hat das Tonband, auf dem die ganze Geschichte drauf ist, jemandem übergeben, der meiner Meinung nach du sein musst, weil du das historische Gedächtnis der Geschichten dieser Jahre bist. Es ist eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und dieses Tonband wird die Geschichte des Verlegers beenden, weil darauf dann vielleicht die Wahrheit über seinen Tod ist.« »Die Wahrheit ist«, sagte sie, »mir ist kalt und jetzt, glaube ich, müssen wir wirklich gehen, aber wir können ja ein andermal auf diese Geschichte zurückkommen. Vielleicht haben wir uns diesmal zu sehr darum gekümmert, immer eine Erklärung und um jeden Preis eine Wahrheit zu finden. Und vielleicht haben wir dabei etwas Wichtigeres aus den Augen verloren. Vielleicht sind stattdessen die Sachen wichtiger, die wir nicht wissen, und andere, die wir niemals wissen werden. Deshalb bleibt die Figur des Verlegers, bleiben unsere Figuren, trotz aller Anstrengungen, die wir unternommen haben, ein wenig geheimnisvolle Personen, die wir niemals vollständig verstehen werden. Aber gerade deshalb machen sie uns auch etwas verständlich. Meint ihr nicht? Vielleicht hast du recht. Jedenfalls, um zumindest für heute zum Schluss zu kommen, bevor wir uns trennen, sagen wir, die Geschichte könnte so enden. Sie hören sich nach dem Begräbnis diese Stimme an, die die Geschichte vom Tod des Verlegers erzählt. Sie steigen in ihr Auto und gehen zum verabredeten Ort. Dort stellen sie das Auto ab und steigen aus. Wenig später entdecken sie den geparkten Kleinbus weiter weg und ihn, der wartet. Es ist ungefähr 7:30. Sie fahren mit ihm weg. Er ist angespannt, sehr nervös. Es scheint, dass er während der Fahrt beinahe mehrere Unfälle verursacht hätte, sodass einer der beiden ihn schließlich bat, anzuhalten. Er sprach abgehackt, dann begannen er und der zweite zu scherzen. Sie machten Witze. Und dann begannen sie darüber zu reden, was sie am nächsten Tag machen würden. Sie kommen an den Ort und bringen den Kleinbus zum Feld, das ein paar hundert, genauer 500 Meter vom Strommast entfernt ist. Dort halten sie an und steigen aus. Sie laden alle Utensilien aus dem Kleinbus aus und gehen zum Strommast. Es ist beinahe dunkel. Man sieht in der Ferne die Lichter. Die beiden sind nicht in der Lage, die Lichter genau zuzuordnen oder zu verstehen. Im Hintergrund stehen ein paar Häuser. Der Weg vom Kleinbus zum Strommast ist schwierig, weil die Schuhe in der weichen, feuchten Erde versinken. Endlich am Ort angekommen, holen sie das Material und beginnen mit der Arbeit. Die beiden beschäftigen sich damit, die Dynamitstangen in 8er-Paketen rund um den ersten Pfeiler herum anzubringen. Diese Sprengstoffstangen werden mit Holzbrettchen zusammengepresst. in das Innere des Pfeilers gedrückt und mit Eisendraht festgebunden. Aus diesem Sprengstoffpaket, das an den Spannstangen des Masts befestigt wird, ragt bereits ein präpariertes Kabel. An diesem Punkt wird ihm anscheinend klar, dass die Verbindungen zu den elektrischen Kabeln zu kurz sind. Er ärgert sich, schimpft und entscheidet, das ganze für die beiden Masten vorgesehene Material für einen zu verwenden und eine Sache im großen Stil zu machen. Deshalb geht er zum Kleinbus und holt alles Material für den Strommast, den zweiten Strommast. Der Plan sieht vor, überall Ladungen anzubringen. Also müssten die 3 oder 4 Ladungen für den ersten Strommast an den Füßen des Masts angebracht werden. Die anderen 3 oder 4 Ladungen für den zweiten Mast haben sie vor, auf den Rad des ersten der beiden Begleiter hin, an den oberen Streben anzubringen, also an den Querträgern der horizontalen Plattform, die ungefähr 2,5 Meter vom Boden entfernt ist. Sie machen sich an die Arbeit und er entschließt sich, wieder auf Anraten des ersten, dass es am besten wäre, nach oben zu klettern und dort gleich alle Sprengkörper anzubringen. Er geht also hoch. Die Arbeit ist schwierig, man muss auf den Strommast klettern. Er steigt also auf den Mast und setzt sich in die Mitte des horizontalen Querträgers, um dort das Material entgegenzunehmen. Sie reichen nun als erstes die Sprengstoffstangen nach oben, dann die Batterie, dann die Uhr. Nachdem er die erste Uhr erhalten hat, hören Sie ihn fluchen, die Uhr ist kaputt, sie funktioniert nicht. Es scheint, dass sich die Lötstelle hinten auf dem Gehäuse gelöst hat oder irgendetwas in der Art. Auf jeden Fall ist die Uhr nicht in Ordnung, er flucht und wirft die Uhr unter sich auf die Erde, wo sie dann wahrscheinlich gefunden werden wird. Und er lässt sich die zweite Uhr geben. Der zweite sucht die zweite Uhr in der zweiten Kiste, wo sie aufbewahrt war. Er reicht sie dem ersten, der sie ihm gibt. Dann dreht ihm der zweite Genosse den Rücken zu. Er befindet sich also mit dem Rücken zum Strommast und hockt auf Zehenspitzen auf der Erde und schaut in die Ferne auf die Lichter im Hintergrund, um zu sehen, ob sich jemand nähert, ob sich etwas bewegt. Anfangs hatte er die Dynamitstangen, der Ladung, die dazu dienen sollte, die zentrale Querstrebe zu sprengen, zwischen den beiden zusammengepressten Beinen. Wegen der unbequemen Haltung bewegt er sich. Er fühlt sich behindert in dieser Position. Er flucht. Jetzt bewegt er sich und verschiebt die Sprengstoffstangen nach außen, hat sie nicht mehr zwischen beiden Beinen. Wahrscheinlich, so vermutet man, klemmt er sie unter das erste Bein, also das linke Bein. Er sitzt in dieser Position mit den Sprengstoffstangen unter dem Bein und richtet es so ein, dass er sie festhält, während er die Schaltung vorbereitet, das heißt also den Zündmechanismus. Der Plan sah vor, den Mechanismus vorzubereiten, ihn anzubringen, dann die Sprengstoffstangen an alles anzuschließen, die Kabel herunterhängen zu lassen und am Ende alles zusammen mit denen an den anderen Punkten der Pfeiler zu verbinden. Genau in diesem Moment hört der Erste, der in der Mitte auf dem Strommast, einen sehr lauten Knall, einen trockenen Knall. Er wird von der Explosion erfasst, klammert sich aber mit aller Kraft mit dem Arm am Pfeiler fest. Er spürt einen starken Schmerz im linken Ohr. Er fällt auf die Erde, schaut nach oben, aber er sieht nichts. Er schaut nach unten und sieht ihn röchelnd auf der Erde liegen. Sein erster Eindruck ist, dass er beide Beine verloren hat. Er schüttelt sich. Der andere spürt, wie er von einem harten Schlag getroffen wird, fühlt einen starken Schmerz am Bein, am rechten Schenkel. Mehr ein warmer Schlag als ein Schmerz. Er wird von diesem Schlag zu Boden geworfen. Der andere geht sofort zu ihm hin. Er ist in Stücke gerissen. Der andere schaut hoch und sieht nichts. Er schaut zu dem Platz, wo er saß, und sieht ihn nicht. Dann schaut er zu Boden und sieht ihn. Sie können nicht begreifen, was und wie es genau geschehen ist. Entsetzt fliehen der Erste und der Zweite. Das heißt, der Erste schreit, ruft ihn zurück. Sein Ohr schmerzt stark. Er hört nichts mehr. Seine Augen sind geschwollen, getroffen von der Wucht der Detonation. Dann ruft er ihn zurück. Sie laufen wenige Meter, etwa 10 bis 15 Meter, dann kehren sie um. Er röchelt noch ein paar Minuten lang, dann ein letztes, starkes Röcheln. Er spürt nichts mehr. Nanni Balestrini, Der Verleger, aus dem Italienischen von Christel Fröhlich und Andreas Löhrer. Bearbeitung Michael Farin. Komposition Suzanne Ferrin. Teil 2. Er spürt nichts mehr. Mit Blixa Bargeld, Bibiana Beglau, Nadeshda Brennecke, Aurel Mantai, Udo Schenk und Manfred Zapatka sowie Jens Harzer. Ton und Technik Gerhard Wichow, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.